Sonntagabend, hallo, CT das Radio hier, Campus Charts Zeit mit mir, mein Name Tim Schiblitzki, hi. Die Campus Charts, das sind die Lieblingslieder der Campus Radiohörer in Deutschland. Ausgesucht habt ihr euch das ja bestenfalls selber und zwar auf campuscharts.de. Da kann man hinklicken und sich alle aktuellen 11 Songs der Charts anhören und jede Woche auch noch 8 Neuvorstellungen. Und dann gibt es diese ganzen Songs auch im Radio zu hören und damit wären wir jetzt genau hier angekommen. In der kommenden Stunde spiele ich euch die aktuellen Top 11 der Campus Charts. 11. Los geht's mit Musik aus Brooklyn, New York. Hier ist die gemischt-geschlechtliche Combo Yes I Am mit I Am Chemistry, unser Platz 11 der Campus Charts. Yes, I am Chemistry. Unser musikalischer Einstieg in die dieswöchige Campus-Chart-Sendung. 10. Auf der 10 bleiben wir direkt in Brooklyn, weil es da so schön ist. Oder weil die da eben so gute Musik machen. Jetzt mit der Truppe um Zachary Cole Smith, nennt sich Dive. Und der Song heißt Under the Sun. CT das Radio hier am Montagabend. Dive Under the Sun waren das. Unsere Nummer 10 der Campus Charts. Die erste Neuvorstellung dieser Woche kommt jetzt. Nur mal zum Prozedere. Jede Woche gibt es in den Campus Charts 8 Neuvorstellungen auf campuscharts.de. Aber in meiner kleinen, bescheidenen Show gibt's halt nicht so viel Zeit. Deswegen kann ich immer nur 4 spielen. So, und von diesen 4 Neuvorstellungen gibt's jetzt die erste Neuvorstellung. Neu 1. Bandnamen sind ja so ein Ding. Man möchte ja was Wiedererkennbares, aber auch irgendwas Freshes. Unsere erste Neuvorstellung kann man schwer googeln. Man bekommt nämlich unendlich viele Ergebnisse. Ist nicht so verwunderlich, wenn man sich Wellness nennt. Wellness. Die kommen aus Köln und waren schon als Support für unter anderem Wanda mit auf Tour. Hier sind Wellness mit Was du denkst. Siehst du dich doch viel lieber als auch die Irritation. die Campus Charts mit der ersten Neuvorstellung dieser Woche. Aus Köln, Wellness mit Was du denkst. Wellness, zu diesem Bandnamen würden mir jetzt 1000 Wortspiele einfallen. Nee, wir haben keine Zeit. Nein. Sanfte Klänge von Daughter mit How. Auf Platz 9 in der dritten Woche geht es schon runter, kann man sagen, von der 5 auf die 9. Aber mit eurer Hilfe, da kann es nächste Woche ja wieder anders aussehen. Hier ist unser Platz 9, Daughter, How. Schön atmosphärisch. Daughter, How. Platz 9 der Campus Charts. 8. Atmosphärisch geht es weiter und auch ein bisschen traurig. Love is Blind. Das klingt sogar im Titel schon traurig. Lapsley ist das. Britische Singer-Songwriterin, Baujahr 1996. Meine Güte, ich fühle mich jetzt wirklich alt. Lapsley sind hier, Love is Blind, unser Platz 8. Push me aside when the day ends. when the light is gone. Put me aside for a lifetime, put my lifeline so you'll feel you've won. I know I may look opaque, I may look like I've made way too many mistakes. I know the fire has burnt out, no, I gotta leave now. That I could hold on to when I touch you. Lapsley, Love is Blind, Platz 8 der Campus Charts und ohne Umschweife zur zweiten Neuverstellung dieser Woche, welche da heißt Jesse Lanza mit It Means I Love You. Ach guck, geht schon wieder um die Liebe. Und so klingt Jesse Lanza. Neu 2. Klingt so, als ob Jesse Lanz an einem freien Sonntagnachmittag vor ihrem Soundbaukasten saß und ein bisschen drauf losproduziert hat. Spannend. Wenn ihr diese Nummer in den Campuscharts haben wollt, geht auf campuscharts.de und gebt dem Song eure Stimme. 7. Claire Boucher ist auf der 7, besser bekannt als Grimes. Kill V Mame heißt der neue Song des, ich sag mal, kleinen Bühnenflummis, die optisch manchmal, wie ich finde, Clarissa ähnelt. Kennt ihr noch Clarissa? Damals Nickelodeon? Irgendwer? Nein, gut, ich bin alt. Hier Platz 7, Grimes, Kill V Mame. die Campus Charts hier. Unser Platz 7, Musik aus Kanada, Grimes mit Kill V Mame. 6. In der bereits 9. Woche können Turbostart sogar noch in einen Platz nach oben klettern. Von der 7 geht es auf die 6 für Turbostart und Abalonia. Musik von den Jungs von Turbostart, Abalonia auf dem 6. Platz. CT das Radio hier mit den Campuscharts, frei wählbar von euch auf campuscharts.de. Und da gibt es nicht nur die aktuellen Top 11 zu hören, sondern jede Woche auch 8 Neuvorstellungen. Die dritte Neuvorstellung für diese Woche, die kommt jetzt. Nummer 3. BT Hart mit Flora ist unsere dritte Neuvorstellung. Aus Süd-London kommt das Trio und hat mit Flora einen schönen, experimentellen Popsong rausgehauen. Erinnert ein bisschen an die Skandinavier von Retro Stefson, wie ich finde. Viel Spaß bei der Neuvorstellung Nummer 3, BT Hart, Flora. You're the only one I know. Flora, hi. and lift me up that zone for a while. You're the only one I know, Flora. Who can shake me when I'm low and say get up? Den Song lässig. Klingt schon ein bisschen nach Sommer. BT Hart, Flora, das war unsere dritte Neuvorstellung für diese Woche in den Campus Charts. 5. PJ Harvey ist mit The Wheel auf der 5 zu finden und vor allem auch neu dabei. Letzte Woche wurde die Britin bei uns noch neu vorgestellt, aber euch scheint das ja ganz gut gefallen zu haben. Deswegen diese Woche Platz 5 für PJ Harvey mit The Wheel. Hallo, die Campus Charts hier auf Tedas Radio. Platz 5 war das mit PJ Harvey und The Wheel. 4. Auf dem 4. Platz gibt es Adam Green mit Never Lift a Finger. Und das Tolle daran, bald kommt das neue Album von Adam Green. Bitte jetzt notieren. Aladdin, 29. April 2016 und den Soundtrack bis dahin zum Warten, den gibt es jetzt auch von Adam Green. Never Lift a Finger. Things are not so horrible. Now you're not my oracle. Something died for all time when I saw you conspiring to never lift a finger. Once you were my manager, then you were my passenger. Different highs, different lies, till no soul would reshape you again. But your hold came in at a loss, and the ecstasy has worn off. Something died for all time when I saw you conspiring to never lift a finger. Der gute alte Adam Green mit Never Lift a Finger auf dem 4. Platz der Campus Charts. Neu 4. Als 4. und letzte Neuvorstellung in dieser Sendung gibt es jetzt School of Seven Bells mit Ablaze, die 7 Glocken. Das ist mittlerweile nur noch Alejandra Dihisa. Aber das neue Album enthält auch noch Einflüsse des verstorbenen Bandmitglieds Benjamin Curtis. So klingt der neue Song School of Seven Bells mit Ablaze. Down my heart. till I believe. Das Radio, die Campus Charts hier mit der vierten und letzten Neuvorstellung dieser kleinen feinen Show, School of Seven Bells, Ablaze. Und an dieser Stelle gibt es gewohnt einen knackigen Überblick über alle 8 Neuvorstellungen, die ihr ab sofort auf campuscharts.de findet und denen ihr dann da auch eure Stimme geben könnt. Das heißt, draufklicken und nächste Woche sind die bestenfalls mit in den Charts dabei. Long story short, hier alle Neuvorstellungen der Woche. Campus Charts, die Neuvorstellungen. Bereits gehört in dieser heutigen Campus Charts Ausgabe haben wir in umgekehrter Reihenfolge A School of Seven Bells, Ablaze, Beatty Heart, Flora, Jesse Lanzer, It Means I Love You, Wellness, Was Du Denkst. Des Weiteren haben wir Nicolas Krigovic, The Place Goes Out, Sinabo Say Who, Throwing Shade, House of Silk und Wild Nothing mit TV Queen. 3. Hier haben wir The Last Shadow Puppets, das ist das Projekt von Alex Turner von den Arctic Monkeys und Miles Kane von den Rascals. Ihr neuer Song heißt Bad Habits kommt jetzt, übrigens gefallen von der 2 auf die 3. The Last Shadow Puppets, Bad Habits. der Bronze-Rang in den Campus-Charts geht diese Woche an. Die Last Shadow Puppets mit Bad Habits. Die Campus-Charts, die gehen jetzt langsam in den Endspurt und wir nähern uns der Nummer 1 mit jetzt der Nummer 2. 2. Positionswechsel mit den Last Shadow Puppets. Radiohead mit Spectre rutschen von der 3 auf die 2. Radiohead, Spectre auf dem 2. Platz der Campus Charts. Vor der Nummer 1 schauen wir uns die Campus Charts nochmal von oben an und gehen dabei nochmal die 10 bislang gehörten Songs durch. Campus Charts, der Schnelldurchlauf. Auf der 11 war das Yes Sayer mit I Am Chemistry, die 10 Dive Under the Sun, die 9 war Daughter mit How, die 8 Lapsley Love is Blind, die 7 Grimes mit Kill V Main, die 6 Turbostart Avalonia, die 5 war PJ Harvey mit The Wheel, die 4 Adam Green Never Lift a Finger, die 3 war The Last Shadow Puppets mit Bad Habits und gerade gehört Radiohead auf der 2 mit Spectre. 1. Er schaut von oben auf uns herab und das dank euch. David Bowie immer noch auf der 1 mit Lazarus. Damit bleibt David Bowie auf dem Thron der Campus Charts. Da muss man sich auch einfach freuen für die kürzlich verstorbene Ikone. Bevor es eure Nummer 1 gibt, sag ich schon mal Tschüss. Tim Schablitzki mein Name. Ich bin raus. Schö, aber vorher natürlich eure Campus Charts Nummer 1. David Bowie mit Lazarus. Ab dafür. Everybody knows me now. Das Radio in Bochum auf 90.0, im Kabel auf 90.8, im Netz auf ctdasradio.de.